Michael Meerhofer wünscht euch ein frohes neues Jahr 2026. Feuerwerk explodiert, jubelnde Menge, 10, 9, 8, dreh auf! Yeah! Mr. Michael Meerhofer am Mikrofon, die Nacht beginnt, die Party läuft schon. Lichter tanzen, Gläser hoch. 2026! Wir feiern es doch. Alle Hände hoch, fühlt den Beat. Das alte Jahr ist jetzt besiegt. 3, 2, 1, es geht jetzt los! Frohes neues Jahr 2026, Mr. Michael Meerhofer wünscht euch allen Glück. Beiß so laut, die Party grenzenlos. Frohes neues Jahr 2026. Oh, oh, oh, oh, oh, yo. Oh, oh, oh, oh, yo. Oh, oh, oh, oh, oh, yo. 2026. Neues Jahr, neuer Sound. Neue Zeit, jeder Moment ist jetzt bereit. Konfetti fällt, die Boxen glühen. Diese Nacht wird niemals vergehen. Roboterstimme ruft ganz laut. Hey, hey, hey. Party-Level voll aufgedreht. Yeah.